sechsten Gefühl, das ist mir doch schon völlig gleich. Die Zeit ist um, viel zu dumm, nehmen dir doch schon nichts mehr krumm. Die vielen Worte aus der Retorte, die machen mich nicht mehr an. Du bist so kühl, du machst so flässig, als ob dir keiner etwas kann. Das ist die Sinn und das ist Art, und das ist jetzt deine Art. Du bist so kühl, mit einem Blick, als ob du Boogie wärst. Das stößt mich ab, das füllt mich ein. Zeigst ein Gefühl, das ist mir doch schon völlig gleich. Die Zeit ist um, viel zu dumm, nimm dir doch schon nichts mehr krumm. Die vielen Worte aus ihrer Torte machen mich nicht mehr an. Oh. Du bist so kühl, mit einem Blick, als ob du Boogie wärst. Der stößt mich ab, der füllt mich ein. Du bist so kühl, du machst so fleißig, als ob dir keiner etwas kann. Das ist jetzt Sinn, und das ist Art, und das ist jetzt deine Art. Zeig dein Gefühl. Du bist so kühl, zeig dein Gefühl. Du bist so kühl, zeig dein Gefühl. Du bist so kühl, zeig dein Gefühl. Du bist so kühl, zeig dein Gefühl. Du bist so kühl, zeig dein Gefühl.